Auch wenn dieser Ansatz schon früh Kritik erfahren hat, entfaltete einmal mehr das Charisma der schamanischen Idee seine Wirkung. Insofern taucht, wann immer sich auf mesolithischen Friedhöfen ungewöhnliche Gräber zeigen, die Vermutung Schamane auf. Erst recht, wenn Geweihe im Spiel sind. Dann wird auch das Niklas-Witzen-Bild des angeblich tungusischen Schamanen als Beweis angeführt. So stehen zum Beispiel in den Friedhöfen von Tewiek und Oedik an der französischen Atlantikküste je 6 Individuen im Verdacht, Schamanen zu sein. Der Grund dafür: Rothirschgeweihe waren über ihren Köpfen zeltähnlich arrangiert. Dazu kamen reiche Beigaben: perforierte Muscheln, bearbeitete Wildschweinhauer, durchbohrte Rothirschzähne und eine Vielzahl von Werkzeugen aus Flint und Knochen. Ähnliches gilt für Gräber im dänischen Vätbæk. Da fanden sich 3 Tote mit Hirschgeweihen. Wir wollen damit keineswegs ausschließen, dass es sich in besagten Gräbern in Olenje Ostrov, Tewiek, Oedik oder andernorts um Schamanen handeln könnte. Denn die meisten Individuen haben keine Beigaben erhalten, konstatiert Judith Grünberg, eine der besten Kennerinnen mesolithischer Gräber. Nur wenigen Personen sind mehr als 2 Werkzeuge und mehr als 10 Stücke persönlichen Schmucks beigegeben worden. Aber es existieren auch ansonsten bemerkenswerte Bestattungen. In Vätbæk Gönge Husvej war über der Brandbestattung eines Menschen ein Rehkitz bestattet worden. Ist das schamanisch? Und wie steht es um den reichen Kopfschmuck aus durchlochten Tierzähnen, wie im lettischen Zvejnieki? Der Mann in Donkalnis, Litauen, besaß ebenfalls einen. Ihm waren zudem Tierzähne in Augenhöhlen, Nasenlöchern und Mund platziert worden. Insgesamt lässt sich mit Grünberg feststellen, es gibt einen bemerkenswert hohen Grad an Individualität, den Ort und die Konstruktion der Gräber betreffend, genauso wie die Behandlung der Toten in jeder Hinsicht. Wir sehen, es verbietet sich, einzelne Faktoren als sichere Kennzeichen für Schamanismus auszuwählen. Insbesondere dann, wenn die Kriterien dafür aus dem Heute gewonnen werden und deshalb nicht selten ideologisch kontaminiert sind. Der Faktor besonders reiche Bestattung stammt aus der sowjetischen Gleichsetzung: Schamane gleich Ausbeuter. Und das Kennzeichen Geweih resultiert vor allem aus der kolonialistischen Fabelwesen-Illustration eines angeblichen Teufelspriesters. Kurzum, bis zur Erbringung weiterer Hinweise stehen die allermeisten bisher als Schamanen titulierten Toten des Mesolithikums im Verdacht, Theoriegeburten zu sein. Doch es gibt mindestens 3 Ausnahmen.